Heda. Was da? Sag mir, du lustiger Freund, wer du seist. Wer ich bin? Dumme Frage. Ein Mensch wie du. Wenn ich dich nun fragte, wer du bist. So würde ich dir antworten, dass ich aus fürstlichem Geblüte bin. Das ist mir zu hoch. Du musst dich deutlicher erklären, wenn ich dich verstehen soll. Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder? Menschen? Prinz? Daher frage ich dich... Langsam, lass mich fragen! Gibt's außer diesen Bergen auch noch Länder und Menschen? Viele Tausende. Da ließe sich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Nun sag du mir, in welcher Gegend wir sind. In welcher Gegend? Zwischen Tälern und Bergen. Oh, schon recht. Aber wie nennt man eigentlich diese Gegend? Wer beherrscht sie? Das kann ich dir ebenso wenig beantworten, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Wie? Du wüsstest nicht, wo du geboren oder wer deine Eltern waren? Kein Wort. Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. Wodurch erhältst du das? Durch Tausch! Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel. Dafür erhalte ich täglich Speis und Trank von ihr. Sternflammende Königin, wenn es etwa gar die mächtige Herrscherin der Nacht wäre. Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen? Die sternflammende Königin sehen? Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie je gesehen zu haben? Welches Menschenauge würde durch ihren schwarz durchwebten Schleier blicken können? Nun ist's klar. Es ist eben diese nächtliche Königin, von der mein Vater mir so oft erzählte. Aber zu fassen, wie ich mich hierher verirrte, ist außer meiner Macht. Warum siehst du so verdächtig und schelmisch nach mir? Weil ich zweifle, ob du Mensch bist. Wie war das? Nach deinen Fäden, die dich bedecken, halte ich dich... Doch für keinen Vogel! Bleib zurück, sage ich, und traue mir nicht, denn ich habe Riesenkraft, wenn ich jemanden packe. Wenn er sich nicht bald vor mir schrecken lässt, so laufe ich davon. Riesenkraft? Also warst du wohl gar mein Retter, der diese giftige Schlange bekämpfte? Schlange? Was da? Ist sie tot oder lebendig? Du willst durch deine bescheidene Frage meinen Dank ablehnen. Schweigen wir davon still. Freuen wir uns, dass sie glücklich überwunden ist. Aber um alles in der Welt, Freund, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen. Brauch keine. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie also erdrosselt? Erdrosselt! Nicht so stark gewesen als heute.